Ein Hip-Hop-Label mit krimineller Vergangenheit, Finanzbosse mit kriminellen Plänen und ein Junge mit kriminell guten Beats. Skylines zeigt Frankfurt von seiner dunkelsten Seite. Du machst krasse Beats. Du brauchst Leute, die helfen, aufs nächste Level zu kommen. Jin, gespielt von Edin Hasanovic, ist der neueste Rekrutierungserfolg von Skyline Records. Mit einem attraktiven Deal konnten die Könige des Hip-Hop das Soundtalent exklusiv unter Vertrag nehmen. Der Junge soll für das Label Beats produzieren. Doch schon bald kommt Jin in Kontakt mit Frankfurts Unterwelt. Ob er will oder nicht. Was verkauft ihr überhaupt? Ich gebe den Leuten, was sie brauchen. Frankfurt am Main. Glaubt man dem Klischee, ist nur hier dieser Mix aus Drogen, Deutschrap und dem ganz großen Geld zu finden. Gleichzeitig bietet Jins Sensationserfolg den Zuschauern einen ziemlich authentischen Einblick in die heutige Musikwelt. Aktuell dominiert Deutschrap die Charts wie noch nie. Du bist gar nichts für die, verstehst du? Du bist zu schwach. Für die bist du eine kleine Ratte, hörst du? Ähnlich nah am Puls der Zeit präsentiert sich Skylines Sprache. Autor Dennis Schanz lässt Frankfurt fluchen und das auf Deutsch, Türkisch, Bosnisch und anderen Sprachen. Bisher kann man Skylines in 6 Teilen mit und ohne Untertitel streamen. Manch ein ungeklärter Aspekt am Ende der ersten Staffel gibt jedoch Hoffnung auf weitere krasse Geschichten aus Frankfurt.